Сегодня тоже будем говорить об успехе. Und wir werden heute auch über das Erfolg reden. И наша серия продолжается Und вместе. Unsere Predigtserie geht weiter, gemeinsam. И моя тема называется Und mein Thema heißt heute Единство – источник нашего успеха. Also die Einheit ist die Quelle unseres Erfolgs. Вот мы здесь в церкви такие все разные. Also wir hier in der Gemeinde sind alle so dermaßen unterschiedlich. Разные национальности. Verschiedene Nationalitäten. Разные языки у нас. Verschiedene Sprachen. Разное воспитание. Verschiedene Erziehung. Мы все разные. Wir sind alle unterschiedlich. Но Иисус нас объединил своей любви. Aber Jesus hat durch seine Liebe uns vereinigt. Я расскажу вам одну историю. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Она произошла очень давно. Die ist vor langer, langer Zeit passiert. Но она нас случилась на самом деле. Aber sie ist tatsächlich passiert. Вот, даже трудно сейчас представить, что когда-то люди жили без элементарных удобств дома. Es ist sogar sehr, sehr schwer vorzustellen, wie die Menschen früher gelebt haben, ohne elementare Dinge im Haushalt. То есть люди ходили в туалет на улицу. Also die Leute sind nach draußen in die Toilette gegangen. Мылись в тазиках. Sie sind in den Schüsseln, haben sie sich gebadet. За водой надо было в колодец ходить. Man musste das Wasser am Brunnen holen. В общем, не всегда было так хорошо, как сейчас. Also, kurz gesagt, es war nicht immer so gut, wie es jetzt ist. И вот одна англичанка собралась поехать в Германию. So hat eine Engländerin beschlossen, nach Deutschland zu fahren. И она сняла один домик для гостей. Sie hat ein Haus gemietet für die Gäste. Такой маленький домик. So ein kleines Haus. И она хотела у хозяина узнать, есть ли там туалет в этом доме. Und sie wollte beim Besitzer erfahren, ob er auch eine Toilette in diesem Haus hat. Ну, я написала ему письмо. Also so habe ich ihm eine, so hat sie ihm einen Brief geschrieben. И спросила, есть ли в доме WC. Und hat gefragt, ob es im Haus ein WC gibt. Англичане, они так и говорят, WC, то есть water closet. Also die Engländer sprechen das auch so aus, also WC. И когда хозяин получил это письмо, Und als der Besitzer dieses Schreiben bekommen hat, он плохо знал английский. Er hat sehr schlecht Englisch, also er kannte kein Englisch. И он не знал, что такое WC. Und er wusste nicht, was WC heißt. Он спросил своего друга в священника, что такое WC. Er hat seinen Freund, also seinen Priester gefragt, was WC bedeutet. Вот они сели, подумали, решили, что это Way Out Chapel, то есть ближайшая церковь. Also, und die haben sich so hingesetzt, haben das Ganze ausdiskutiert und haben beschlossen, das bedeutet die nächste Gemeinde. Und so hat sich der Besitzer sich gleich hingesetzt und hat der Frau das Schreiben zurückbeantwortet. Und so schreibt er ihr so ein Schreiben zurück. Also, liebe Mrs., ich bin sehr happy, Ihnen zu sagen, Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, что WC находится всего в 9 километрах от домика. Dass WC nur 9 Kilometer von Ihrem Haus entfernt liegt. В чудесном местечке. An einem wundervollen Ort. Вмещает 230 человек. Und er umfasst 230 Personen. И мы собираемся там только по воскресеньям и четвергам. Und wir versammeln uns dort nur sonntags und donnerstags. Летом желающих посетить WC очень много. Und im Sommer sind sehr viele Leute, die es lieben, das WC zu besuchen. Поэтому приходите туда пораньше. Deswegen kommt ein wenig früher. Хотя обычно там всегда много свободных стоячих мест. Wobei gewöhnlich gibt es viele Stehplätze dort. Но, наверное, это не очень удобно для вас. Aber vielleicht ist das nicht so bequem für Sie. Если вы привыкли ходить в WC постоянно. Wenn Sie gewöhnt sind, immer das WC zu besuchen. Вы знаете, моя дочь вышла замуж в WC. Wisst ihr, meine Tochter ist im WC, hat geheiratet in WC. Да своего будущего мужа она встретила именно там. Und ihren zukünftigen Mann hat sie genau dort kennengelernt. Вы наверняка будете рады узнать. Und ihr werdet wahrscheinlich froh sein, das zu erfahren. Что многие приносят с собой обед. Dass viele ein Mittagessen mitbringen. И проводит в WC целый день. Und verbringen den ganzen Tag in WC. А вот другие тянут до последнего. Und die anderen sitzen noch bis zum Schluss. И еле-еле успевают прибежать вовремя. Also, und die anderen warten so lange und kommen nur auf dem letzten Drücker dahin. Я бы особенно советовала вам ходить туда по четвергам. Also ich würde Ihnen sehr raten, dort donnerstags zu gehen. Когда звучит органная музыка. Wo Organmusik dort erklingt. Акустика просто великолепна. Die Akustik ist einfach wundervoll. И можно расслышать даже самые тихие звуки. Und man kann sogar die leisesten Töne sehr, sehr gut hören. Okay. Я с радостью займу вам WC отдельное место. Ich werde mit Freude Ihnen einen Platz im WC reservieren. Откуда вас могут увидеть все вокруг? Wo Sie alle Sie gut sehen können. С нетерпением жду возможности самолично проводить вас туда. Und ich warte auf Sie wirklich mit Liebe, bis Sie kommen, damit ich Sie persönlich dorthin auch bringen kann. С наилучшими пожеланиями, Herr Meyer. Also mit freundlichen Grüßen, Herr Meyer. Вот этот пример. Also dieser Beispiel. Просто вот этот случай очень хороший пример недопонимания и ошибок в общении. Also dieser Beispiel ist einfach ein guter Beispiel, wo man sich nicht einander nicht richtig versteht, wo Missverständnisse entstehen. Когда общаетесь, убедитесь, что вас правильно поняли. Also wenn ihr miteinander sprecht, dann bitte überzeugt euch, dass derjenige auch gegenüber euch richtig verstanden hat. Чтобы потом вытянутые лица не увидеть. Damit ihr später kein langes Gesicht sieht danach. А если серьезно? Und wenn man то насколько хорошо мы умеем слушать. Aber einfach jetzt ernst gefragt, wie viel können wir gut zuhören oder wie können wir gut zuhören oder können wir gut zuhören? Давайте прочитаем Иакова 1 глава с 19 по 21 стих. Lass uns mal aus Jakobus vorlesen, 1, 19 und 21. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Вот здесь речь идет прежде всего о слышите Слово Божие. Also hier geht an der ersten Stelle die Rede über das Hören vom Wort Gottes. Но также о слышании друг друга. Aber auch über das Hören voneinander. Часто мы слушаем, но не слышим. Also oftmals hören wir, aber wir handeln nicht nach dem Gehörten. Мы слушаем, но мы не слышим. Aber wir hören nicht tatsächlich zu. Оно не доходит. Also das kommt irgendwie nicht an. И вот знаете, как мы говорим, одно ухо вылетает, другое вылетает. So wie man so oft sagt, in ein Ohr rein und das andere raus. Вот, например, если у супругов нет желания слушать друг друга. Zum Beispiel, wenn die Ehepartner keine Lust haben, einander zuzuhören. Что происходит в семье? Was passiert dann in der Familie? Отчуждение. Es kommt eine Feindseligkeit bzw. Entfremdung. Mm-hmm. И вот отношения дружбы в семье между мужем и женой, они разрушаются. Und so wird diese Beziehung zwischen Mann und Frau zerstört in der Familie. Вот эти отношения дружбы. Also diese Beziehung, diese freundschaftliche Beziehung, они строятся на внимании, на слышании друг друга, also на общении. Sie werden darauf aufgebaut über auf der Aufmerksamkeit, über das Hören voneinander. Тогда брак, он просто трещит по швам. Und wenn eine Ehe einfach nur aus den allen Nähten platzt, а потом мужчины удивляются. Und dann wundern sich die Männer. Что произошло? Все же было нормально. Was passiert? Es war doch alles okay. А женщины отвечают. Und die Frauen antworten. Он никогда меня не слушал. Er hat mir nie zugehört. Слышали, да? Жены говорят, ты никогда меня не слушаешь. Habt ihr schon sowas gehört, dass die Ehefrauen sagten, du hörst mir nie zu? Да? Или только у меня ist такое? So, oder ist es nur bei mir so? Ты никогда меня не слушаешь, тебя нет до меня дела. Du hörst mir nie zu, dich interessiert nicht mal das, was ich zu sagen habe. Вот чтобы у нас во всем была гармония. Und damit bei uns in allem Harmonie herrscht, Нам нужно единство. Brauchen wir diese Einigkeit. Нам нужно единство. Wir brauchen diese Einigkeit. В семье. In der Familie. В церкви. In der Gemeinde. С друзьями. Mit unseren Freunden. Неважно где. Egal wo du bist. Если ты хочешь что-то продвинуть. Wenn du etwas voranbringen möchtest. Что-то хочешь совершить. Wenn du etwas vollbringen möchtest und aufbauen willst. Тебе нужны партнеры. Brauchst du Partner. Вам нужно единство. Man braucht eine Einigkeit Давайте untereinander. Мы посмотрим и выясним, что препятствует нашему единству. Lass uns mal herausfinden, was uns auf dem Weg steht zu dieser Einigkeit. Мы прочитаем из 17 главы Притч. Wir wollen aus Sprüche 17 vorlesen. 1, 9, 14, 19, 27 стих. Also wir werden jetzt ein paar Verse durchlesen. Achtet bitte darauf. Also der Vers erst, eins zuerst. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Besser ein trockener Bissen mit Ruhe als ein Haus voll Opferfleisch mit Streit. Девятый. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. 14. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору, прежде нежели разгорелась она. Der Vers 14. Einen Streit anfangen ist, als ob man Wasser entfesselt. Darum lasst ab vom Zank, ehe er heftig wird. 19. Кто любит ссоры, любит грех. И кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Der Vers 19. Wer Übertretung liebt, der liebt Streit. Und wer sein Tor hochbaut, der sucht den Einsturz. И 27. Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен. Und der Vers 27. Wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Распря или раздор – это ожесточенный конфликт. Also ein Streit oder Missverständnisse, das ist ein verbitterter Konflikt. Это враждебность. Das ist Feindseligkeit. Мы, наверное, все знаем, да, что такое ссоры. Also wahrscheinlich kennt jeder, was ein Streit ist. Что мы при этом чувствуем. Was wir dabei alles so fühlen. И что происходит потом. Und was danach passiert. Мы много говорим друг другу глупости. Wir reden zueinander viele Dummheiten. А потом об этом жалеем. Und dann bereuen wir hinterher. Так вот, ссоры и раздоры. Also Streit und Uneinigkeit. Это открытая дверь для дьявола. Das ist ein offenes Tür. Offene Tür für den Teufel. Куда он приносит свой хаос и все негативное? Wo er seinen Chaos mitbringt und alles, was negativ ist. Это открытая дверь в нашу жизнь. Das ist ein offenes Tür, was wir in unserem Leben öffnen. И вот в этих стихах Божье Слово дает нам хорошие советы. Und aus diesen Versen gibt Gott uns sehr gute Ratschläge. Как нам можно избежать раздоров? Wie wir solche Missverständnisse und Streitereien vermeiden können. Чтобы избежать раздоров и разделений, необходимо подчиниться любви. Um diese Streitigkeiten und Teilung zu vermeiden, muss man подчиниться любви. Muss man sich der Liebe unterwerfen. Что такое подчиниться любви? Was heißt sich der Liebe unterwerfen? А это значит поступать так. Das bedeutet so zu handeln. Как написано в первой главе Коринфянам 1 Коринфянам 13 главе. Wie es in 1. Korinther 13 steht. 4-8 стих. Давайте прочитаем. Lass uns das mal vorlesen. Also 1. Korinther 13. Хотя вы все это знаете наизусть. Wahrscheinlich kennt ihr das alles schon alle auswendig. Okay. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не пристает. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet nicht das Böse, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Вот дьявол, он всегда пытается заставить нас думать так, как этот мир. Also der Teufel versucht uns zu zwingen, so zu denken, wie diese Welt denkt. Как в этом мире? Also wie läuft das normalerweise in dieser Если Welt ab? Тебя обидели, дай в глаз. Also wenn man dich beleidigt hat, dann schlag zurück. Ja, а Библия нам говорит, aber die Bibel sagt uns, если голоден враг твой, wenn dein Feind hungrig ist, накорми его. Dann solltest du ihm zu essen geben. Если он жаждет, напои его. Also wenn er Durst hat, dann gib ihm was zu trinken. Ибо делай сие. Denn du sollst sowas Gutes tun. Ты собираешь ему на голову горящие угли. Denn das, indem du das tust, sammelst du für ihn Kohle, brennende Kohle. Mm-hmm. То есть ты позволяешь Господу восстановить справедливость. Also das heißt, du hilfst dem Herrn, die Gerechtigkeit aufrecht zu erhalten. Вот мудрый человек, он предвидит ссору и старается избежать ее. Also ein weiser Mensch, der sieht schon im Voraus, dass es einen Streit geben wird und versucht das zu vermeiden. Вот гораздо легче остановить ссору, прежде чем она разгорелась. Also es ist wesentlich leichter, den Streit zu stoppen, bevor es schon einen Brand hat. Пока не наговорили друг другу глупости. Bis man sich so viele Dummheiten schon gesagt hat. 14. стих. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Aus Sprüche? Да. Und Sprüche sagt uns ja in dem Vers 14, einen Streit anfangen ist, als ob man Wasser entfesselt. Вас никогда не будет счастливой семьи, если вы не научитесь противостоять раздорам. Also ihr werdet niemals eine glückliche Familie haben, wenn ihr nicht lernt, den Streitereien zu widerstehen. Когда люди женятся, они хотят быть счастливыми. Also wenn die Menschen heiraten, wollen sie natürlich glücklich sein. Все надеются на счастье. Also alle hoffen auf das Glück. И все считают, все верят, что у них все получится. Und alle glauben daran, dass es bei ihnen auch funktioniert und klappt. Но те, кто уже в браке, aber diejenigen, die знают, bereits in der Ehe sind, тяжелый труд, правда? Wissen, dass es eine schwere Arbeit ist, nicht wahr? Глубоко смирять себя. Man muss sich sehr tief demütigen. Надо так часто закрывать свой рот. Oftmals muss man einfach seinen Mund halten. Так часто покрывать все любовью. Und oftmals muss man mit der Liebe decken. Когда просто хочется такое наговорить, такое сказать. Wo man einfach sich noch nur aussprechen möchte und viele Dinge auf den Kopf werfen will. Восстановить справедливость. Man möchte ja diese Gerechtigkeit wiederherstellen. И вот у нас никогда не будет счастливой семьи. Und wir werden niemals eine glückliche Ehe haben. Если у нас не будет мира. Wenn wir keinen Frieden werden. Ты постоянно хочешь настаивать на своей правоте. Also wenn du immer auf deinem Recht bestehen willst, у тебя не будет мира. Wirst du niemals Frieden haben in deinem Herzen. Когда вы ссоритесь, wenn ihr streitet, в следующий раз, когда будете ссориться, вспомните. Also nächstes Mal, wenn ihr streiten werdet, dann bitte erinnert euch daran. Когда вы ссоритесь, also wenn ihr streiten anfangt, вы открываете дверь для грязи и беспорядка в ваших отношениях. Also ihr öffnet die Tür für Dreck und für Unordnung in eurem Herzen. Вот ссоры обычно начинаются с малого. Also die Streitereien fangen oftmals mit Kleinigkeiten an. Но когда ссора разгорается, aber wenn die Streitereien entbrennen, она может принести с собой такой поток грязи, что вы просто захлебнетесь в ней. Kann es so einen Strom des Drecks in euer Leben bringen, dass ihr einfach nur ertrinken könnt. Вы поранитесь. Also ihr werdet davon Wunden tragen. И эти раны потом будут долго заживать. Und diese Wunden werden später auch sehr langsam heilen. Знаете, дьявол, он очень любит ссоры. Wisst ihr, der Teufel liebt Streitereien. Он постоянно провоцирует нас на эти ссоры. Er provoziert uns andauernd auf solche Streitereien. Потому что через ссоры он получает над нами власть. Denn durch die Streitereien bekommt Macht über uns. Если ты потеряешь контроль, also wenn du die Kontrolle verlierst, то ты отдаешь власть дьяволу. Dann gibst du deine Macht dem Teufel вот ab. Над этой ситуацией. Über diese Situation. И тогда он просто начинает сталкивать вас лбами. Und dann macht einfach nur sein Zeug und versucht euch gegeneinander aufzubringen. Потом приходят обиды. Dann kommen die Beleidigungen, die Kränkungen. Через обиды мы выходим из-под Божьего покровительства. Und durch diese Beleidigungen entziehen wir uns Gott seinem Schutz. Вы понимаете, о чем я говорю? Versteht ihr, wovon ich rede? То есть мы все ссоримся. Also wir streiten alle mal. Можно культурно ссориться. Aber man kann so höflich streiten. Не переходить на личности, да? Also man soll nicht persönlich werden. Отставить свою точку зрения, но не оскорблять друг друга. Also seine Meinung schon sagen, aber nicht auf dem Recht bestehen und den anderen beleidigen. Поэтому если вы хотите ходить в Божьей славе и его благословении, deswegen wenn ihr unter Gottes Herrlichkeit und unter seinem Segen wandeln wollt, не открывайте дверь для дьявола в вашу жизнь. Also bitte öffnet die Tür eures Lebens nicht, öffnet die Tür eures Herzens nicht für den Teufel. Egal welche Situation ihr habt, seid einfach wachsam. Потому что семья, denn eine Ehe, eine Familie, у нас сегодня семейное богослужение, also wir haben ja heute einen Familiengottesdienst, немножко больше об этом говорю, deswegen spreche ich heute verstärkt darüber. Потому что семья это одна из главных целей для нападок дьявола. Denn die Familie ist eine der wichtigsten Ziele auf die Angriffe des Teufels. Всеми силами пытается разрушить наши семьи. Also versucht mit aller Kraft unsere Familien zu zerstören. Таким образом, auf diese Weise, дьявол, он лишает нас силы для служения Господу. Also nimmt uns der Teufel die Kraft, dem Herrn zu dienen. Потому что он приносит ссоры, раздражение. Denn er bringt Gereiztheit, er bringt die Streitereien in unser Leben hinein. Вы переживали уже такое, да? Поссорились утро в воскресенье, и в церковь идти неохота. Das habt ihr bestimmt schon mal erlebt, dass ihr in der Früh gestritten habt und dann habt ihr überhaupt keine Lust mehr, in die Gemeinde zu gehen. Какое там служение, лишь бы притащиться. Das ist Hauptsache, man schleppt sich so in die Gemeinde. Но Господь хочет нам дать силу. Aber der Herr möchte uns die Kraft geben. Скажи, я хочу иметь силу. Sag mit mir, ich will die Kraft haben. Я хочу иметь успех. Ich will den Erfolg haben. И Господь тебе это даст. Und der Herr wird es dir auch geben. Если ты будешь охранять свое сердце. Wenn du dein Herz bewahren wirst. Поэтому мы не можем позволить дьяволу разрушать наши семьи, наши отношения. Deswegen können wir nicht zulassen, dass der Teufel unsere Familien, unsere Ehen zerstört. В разрушенных семьях растут безотцовщины. Denn in zerstörten Familien wächst die Vaterlosigkeit. Потом этим людям очень трудно принять Божью любовь. Dann ist es sehr schwer, dann fällt diesen Menschen sehr schwer, Gottes Liebe anzunehmen. Потому что они не познали любви земного отца. Denn sie haben die Liebe ihres irdischen Vaters nicht erlebt. Не думайте, что ваши отношения в семье не играют никакого значения. Denkt bitte, also irrt euch nicht, also denkt nicht, dass eure eure Beziehung in der Ehe keinen Einfluss hat auf die Familie. Я в своей жизни замечала, что когда у меня в сердце не было мира. Also ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn ich im Herzen keinen Frieden hatte, dann habe ich irgendwie das Gefühl der Provokation zum Streit immer gefühlt in meinem Herzen. Also egal, wohin ich dann ging, also überall fühlte ich mich provoziert auf den Streit. Храните свое сердце. Deswegen bewahrt euer Herz. Храните свои отношения. Bewahrt eure Beziehungen. Защищайте свои границы. Verteidigt eure Grenzen. Чтобы дьяволу не было места в вашей жизни. Damit der Teufel keinen Platz hat in eurem Leben. Это нечто драгоценное. Das ist etwas Wertvolles. Иметь отношения. Eine Beziehung zu haben. Иметь семью. Eine Familie zu haben. Иметь церковь. Eine Gemeinde zu haben. Иметь Господа в своей жизни. Und den Herrn in seinem Leben zu haben. Это очень драгоценно. Das sind wertvolle Dinge in deinem Leben. Это Божий подарок для нас. Das ist Gottes Geschenk an uns. Поэтому разговаривайте друг с другом. Deswegen redet miteinander. Разговаривайте друг с другом. Also redet miteinander nochmal. Про погоду, про еду, про путешествия. Über das Essen, über das Wetter, über das Reisen. Рассказывайте о планах друг друга. Erzählt einander über eure Pläne. Да хоть про кофе говорите. Ihr könnt auch sogar über den Kaffee sprechen. Разговаривайте друг с другом. Aber Hauptsache, ihr redet miteinander. Потому что недостаток общения. Denn der Mangel an der Gemeinschaft, an der Kommunikation, das bringt Streitereien. И наши ссоры, они губят доверие. Und unsere Streitereien, sie schaden uns und bringen Enttäuschungen und Unvertrautheit. Они губят близость друг к другу. Also sie schaden unsere Nähe zueinander. Разрушают отношения. Und sie zerstören die Beziehungen. Что такое общение? Also was ist eine Kommunikation? Что такое общение? Was ist eine Kommunikation? Сидят напротив друга. Да? Man sitzt sich gegenüber und plappert. А мужчина так думает. Also die Männer сидят denken женщины. So. Also zwei Frauen sitzen da und plappern. Okay. Общение это всегда обоюдно. Also Kommunikation ist immer beidseitig, wechselseitig. Это обмен мнениями. Das ist Austausch der Meinungen. Mm-hmm. Не так, что один говорит, другой слушает. Nicht so, der eine redet und der andere hört zu. Слушайте меня внимательно. Also bitte hört mir ganz aufmerksam zu. Это когда оба общаются. Das ist, wenn beide miteinander kommunizieren. И это не обязательно должно быть много. Und es muss nicht unbedingt viel davon sein. Просто каждый из супругов должен знать. Es soll jeder von den Ehepartnern wissen, что если он придет к другому, к партнеру своему, dass wenn zu seinem Partner kommt, он получит доверие и поддержку, когда ему это нужно. Also wird Unterstützung und Vertrauen bekommen, wenn es nötig hat. Все мы знаем, что умение слушать созидает отношения. Also wir wissen alle, dass die Fähigkeit zuzuhören, das baut die Beziehungen auf. Но мало всего лишь, но мало умения выслушать другого. Aber es ist zu wenig, den anderen nur zuzuhören. Это недостаточно. Das ist nicht genügend. Просто выслушать. Also einfach den anderen ausreden zu lassen und zuzuhören. А бедные мужчины. О, арме Männer. Важно еще принимать участие в том, also что wichtig ist, dass ihr auch teilnimmt an dem Gesagten. Принимать участие. Also dabei zu sein an dem Gespräch. Короче, например. Also kurz gesagt, ein Beispiel. Муж и жена встречаются за ужином. Also Mann und Frau treffen sich am Abendessen. После рабочего дня все уставшие. Also nach dem Arbeitstag, alle sind müde. Ужин закончился. Das Abendessen ist vorbei. Дети уложены. Die Kinder sind schon schlafen gegangen. Они идут отдыхать. Die gehen dann sich entspannen. Und der Mann hat sich dann beschäftigt sich mit seinem Handy oder Computer. Телек работает. der Fernseher läuft. Жена убрала все на кухне. Die Frau hat alles aufgeräumt in der Küche. Вот она присела рядом. Und sie hat sich nebendran gesetzt. И настроена общаться. Und sie ist eingestellt, miteinander zu sprechen. Она начинает с ним разговаривать. Und so fängt sie mit ihm zu reden. Рассказывает, как у нее был день. Sie erzählt, wie ihr Tag so war. Какие проблемы на работе. Was sie so für Probleme auf der Arbeit hatte. Как дети. Wie die Kinder so waren. Муж сидит. Der Mann sitzt da. Aha. Aha. Да уж. Oh ja. Как вам такое общение? Also wie ist es so für euch? So eine Gemeinschaft, so eine Kommunikation. Похоже, да? Бывает, да? Ist das manchmal so bei euch auch? Нет, он ее не перебивает. Nein, er unterbricht sie auch он nicht. Он не перебивает. Also er unterbricht sie nicht. Он даже не затыкает ей рот. Er stopft ihr auch nicht den Mund. Он просто ее не слушает. Er hört ihr einfach nicht zu. Нормально так, женщины, да? Ist das normal so, Frauen? Нормально так? Ist das so normal, Нет, Frauen? Мы не согласны. Nein, ich stimme mir bestimmt auch nicht zu. Он просто ее не слушает. Er hört ihr einfach nicht zu. Но почему-то мужчинам кажется, an aus irgendeinem Grund denken die Männer, что женщине нужно просто выговориться. Dass die Frau sich einfach aussprechen muss. Вот все будет потом нормально. Und alles wird danach gut sein. Вот этот запас слов ей надо просто выплеснуть. Also sie muss das, was sie sich so angesammelt hat an Wörter, einfach rausreden. Не знаю, кто-то почитал, что типа среднестатистической женщине нужно 25 тысяч слов в день выговориться. Also, ich weiß nicht, wer diese Statistik aufgestellt hat, aber der hat gesagt, dass die Frau 25.000 Wörter aussprechen möchte, damit es ihr besser geht. Und die Männer denken einfach so, sie muss sich einfach aussprechen. Und wenn jemand tatsächlich zuhören möchte, dann soll sie zu ihren Freundinnen hingehen. Да, нам женщинам приходится обсуждать свои проблемы с подругами. Ja, wir Frauen sind dazu genötigt, mit unseren Freundinnen unsere Probleme zu ausdiskutieren. Потому что нам больше не с кем их обсуждать. Weil wir niemanden mehr haben, mit dem wir die besprechen können. Потому что мужья наши не слышат нас. Weil unsere Ehemänner uns nicht zuhören. Нет поддержки. Es gibt keine Unterstützung. Но женщины живут не с подругами, а с мужьями. Aber die Frauen leben nicht mit ihren Freundinnen, sondern mit ihren Ehemännern. И, между прочим, у подруг своих проблем хватает. Und unter anderem gesagt, die Freundinnen haben genug selber Probleme. И чаще всего реакция подруги Und oftmals die Reaktion von der Freundin ограничивается просто репликой «Вот козел». Also sie begrenzt sich mit einer Replik, also eine Aussage, er ist einfach ein Ein Esel. So ein Esel, ne? Okay. У нас такого нет. Не. Also wir haben sowas nicht, natürlich. Okay. Но я хочу вам сказать, что женщина не получает эмоционального удовлетворения от общения с подругами. Aber ich will euch eins sagen, dass die Frau dieses emotionale Befriedigung durch die Gespräche mit der Freundin nicht hat. Но только со своим мужем. Sondern nur mit ihrem Ehemann. Поэтому женщины становятся раздражительными и плаксивыми. Deswegen werden die Frauen weinerlich, die werden gereizt. Потому что им не хватает их мужа. Denn es ist zu wenig von ihrem Mann in ihrem Leben. Поэтому, дорогие мужчины, Deswegen, liebe Männer, если вам не нравится, что ваша женщина так часто плачет, wenn es euch nicht gefällt, dass eure Frau so oft weinerlich ist, задайте себе вопрос. Dann bitte stellt euch eine Frage. Может быть, у нас мало общения. Vielleicht haben wir zu wenig Gespräche und Kommunikation. Может быть, нам чуть-чуть надо больше уделять друг другу время. Vielleicht sollten wir ein wenig mehr Zeit füreinander haben. Нам, женщинам, конечно, тоже нужно быть внимательны к своим мужьям. Natürlich, wir als Frauen müssen auch aufmerksam sein gegenüber unserem Mann. Вовремя заметить тучу на его лице. Also rechtzeitig zu sehen, was so in seinem Gesicht ist, was ihn bedrückt. Наши мужья несут большую нагрузку, ответственность за семью. Denn unsere Männer, die tragen eine große Verantwortung und eine große Last für ihre Familie. И мы часто даже не знаем, с чем они сталкиваются в течение дня. Und oftmals wissen wir nicht, was so am Tag bei ihnen passiert, mit welchen Schwierigkeiten конечно, sie он не сразу может haben. Реагировать на твои потребности. Und vielleicht kann er auch nicht immer gleich auf deine Bedürfnisse reagieren. Поэтому это мудрость. Разогнать эту тучу. Deswegen ist es weise, diese Bedrückung in seinem Gesicht erst einmal zu vertreiben. Потому что ссоры, они начинаются с какой-то мелочи, правда? Denn die Streitereien, die fangen immer mit einer Kleinigkeit an, nicht wahr? Что-то не так сказал, не тем тоном, слово за слово. Hat ein falsches Wort gesagt, hat es falsch gesagt, hat es nicht richtig ausgedrückt. И вот когда один видит тучу на лице другого, und so ist es, wenn einer ein bedrücktes Gesicht sieht von einem anderen, тучу. eine Wolke, eine dunkle Wolke. Eine Wolke, da. Also wenn du eine dunkle Wolke siehst über den anderen, тогда включи свое солнышко. Dann schalte deine Sonne ein. Потому что если тучи находят на тучу, что будет? Denn wenn eine Wolke auf die andere trifft, was passiert dann? Гром и молния, правда? Dann kommt das Blitz und Donner, nicht wahr? Поэтому будь ближе к Богу. Deswegen sei nahe zu Gott. Näher zu reagiere Gott. В духе любви. Und reagiere im Geist der Liebe. И при следующей вашей встрече, когда ты увидишь тучу, und bei eurem nächsten Treffen, wenn du eine Wolke über deinen Partner siehst, тогда будь ближе к Господу. Dann sei näher zu Herrn. Включай свое солнышко. Und schalte mal deine Sonne ein. Может быть, поэтому мужья, некоторые мужья свои жены называют солнышком. Vielleicht aus diesem Grund nennen manche Ehemänner ihre Frauen: Du bist doch meine Sonne. И вот в отношении с Богом тоже может быть подобное. Und in der Beziehung zu Gott kann auch was Ähnliches sein. Бог может говорить к нам, а мы не слышим. Gott kann zu uns sprechen, aber wir hören ihm nicht zu. Он может говорить к нам. Er kann zu uns reden. Но мы не воспринимаем его слова. Aber wir nehmen seine Worte nicht auf. Если его слова не доходят до нашего сердца. Also wenn seine Worte unser Herz nicht erreichen, то отношения не работают. Dann funktioniert die Beziehung их просто nicht. Не может быть. Also sie sind einfach, sie können einfach nicht bestehen und nicht gebaut werden. Потому что односторонних отношений не бывает. Denn einseitige Beziehung gibt es nicht. Бог тоже хочет иметь с нами отношения. Gott möchte mit uns auch eine Beziehung haben. Он тоже хочет говорить к нам, чтобы мы говорили друг другу. Und er möchte auch mit uns einen Dialog haben, dass wir zueinander sprechen. Поэтому, чтобы ходить в Божьем присутствии. Deswegen, wenn du in Gott seine Gegenwart wandeln willst und leben willst. Все хотим ходить в Божьем присутствии. Also alle von uns wollen in Gott seine Gegenwart leben. Чтобы Бог мог употреблять тебя. Dass Gott dich gebrauchen kann. Тогда будь в единстве с ним. Dann sei in Einigkeit mit ihm. Будь в единстве с ним. Sei in Einigkeit mit ihm. Ищи его близости. Und suche nach seiner Nähe. Вот смотрите, у меня есть перчатка. Also schaut her, ich habe einen Handschuh. Перчатка, да? Also ein Handschuh. Можно тебя? Не бойся. У меня есть перчатка. Лёша, komm her, hab keine Я Angst могу vor mir. Множество вещей делать. Also ich kann viele Dinge mit diesem Handschuh machen. Перчатка, да? Я могу взять стакан. Also ich kann mein Glas nehmen. Могу его полить. Ich kann trinken, ich kann auf ihn das unterschütten. Also ich kann ihm seine Hand schütteln. Похлопать по плечу. Ich kann ihn an seine Schulter klopfen. Я могу нос почесать свой. Ich kann meine Nase kratzen. Да? Но. Aber. Пощечину могу дать. Ich kann ihm eine Watsche geben. Okay. Но если я сниму перчатку. Aber wenn ich den Handschuh ausziehe. Да. То есть danke. вот эта перчатка. Also dieser Handschuh. Она может множество вещей делать. Die kann скажем. viele Dinge machen. Когда она у меня на руке. Also wenn ich sie an der Hand habe. Но если я ее сниму. Aber wenn ich sie ausziehe. Она ничего не может. Kann sie gar nichts. Вот она здесь просто лежит. Also sie liegt da einfach so nur rum. Лежит и ничего не может. Also sie liegt da und kann nichts. Я могу орать на нее. Ich kann sie anschreien. Я могу топать ногами. Ich kann toben vor Wut. Я даже могу побить ее. Ich kann sie sogar schlagen. Ничего не происходит. Es wird nichts passieren. Понимаете? Versteht ihr mich? То есть мы сами also, по себе не так уж много можем. Also wir an sich selber können nicht so viel. Потому что мы слабы и ограничены. Weil wir schwach sind und begrenzt sind. Но когда мы во Христе, aber wenn wir in Christus sind, тогда Бог может многие вещи совершать через dann нас. Dann kann Gott viele Dinge durch uns vollbringen. Все, что он пожелает. Also alles, was er sich wünscht. Он просто берет тебя, одевает на руку. Er kann dich, er nimmt dich einfach, er zieht dich wie ein Handschuh an. И делает то, что он хочет. Und macht das, was er möchte. Аминь. Amen. Хочешь ли ты? Окей, давайте похлопаем. Okay, lass uns Applaus schenken unserem Herrn. Хочешь ли ты, чтобы Бог употреблял тебя? Willst du, dass der Herr dich gebraucht? Без единства с ним ты ничего не сможешь. Ohne diese Einheit und Einigkeit wirst du nichts schaffen können. Аминь. Amen. Поэтому необходимо не просто слушать его слово. Deswegen ist es wichtig, nicht nur einfach sein Wort zu hören. Но чтобы оно доходило до нашего сердца. Aber dass es unser Herz erreicht. Чтобы оно доходило. Dass es unser Herz erreicht. Размышлять над этим. Dass wir darüber nachsinnen. Чтобы не было, как вот Иисус сказал. Dass es nicht so kommt, wie Jesus gesagt hat. подошел к зеркалу. Du kommst zu deinem, zum Spiegel. Посмотрел на свое отражение. Schaust dir dein Spiegelbild an. Oh, красавчик. Oh, Schönling. Отошел и забыл. Und dann gehst du weg und hast vergessen. Нет. Nein. Нам нужно, чтобы его слово растворялось в нас верой. Also es soll so sein, dass sein Wort in unserem Herzen im Glauben zerschmilzt. Тогда будет что-то происходить в твоей жизни. Erst dann wird in deinem Herzen etwas passieren, in deinem Leben etwas passieren. Иначе ты не сможешь следовать за Господом. Ansonsten wirst du dem Herrn nicht nachfolgen können. Следовать — это не просто идти в одном направлении, куда Господь, да? Also folgen heißt nicht nur in eine Richtung zu gehen und dem Herrn nachzufolgen. Я могу вот так идти. Ich kann so gehen. Я могу выйти, обойти. Ich kann rausgehen. Ich kann drumherum gehen. Понимаете? То есть Versteht ihr? Следовать за Господом — это идти след в след. Also dem Herrn nachzufolgen heißt Schritt für Schritt dem Herrn folgen. И без этого ты не сможешь жить в его воле. Und ohne das kannst du nicht in seinem Willen leben. Ты же не слышишь ее. Denn du hörst ja den Willen Gottes nicht. Смутно подозреваешь. Du tust das einfach nur so ahnen. Ты не сможешь угодить ему. Du wirst ihm nicht gefallen können. Поэтому Иисус не раз обращал внимание на то, как мы слушаем. Deswegen hat Jesus unsere Aufmerksamkeit daran gelenkt, wie wir so hören und zuhören. Давайте Луки 8 главу 18 стих перечитаем. Das können wir aus Lukas 8, 18 lesen. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете, ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у того и то, что ему кажется есть, будет отнято от него. So habt nun acht, was wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was zu haben meint. Иисус однажды сказал своим ученикам, Jesus sagte einst zu seinen Jüngern, что сатана просил нас сеять как пшеницу, то есть по зернышку. Да, сатана просил нас сеять. Dass Satan gebetet hat, uns zu sehen. По одному. Also einzeln. Как по зернышку. Wie ein Körnchen. Also einzelnes Körnchen. Потому что он Körnchen. Прекрасно знает, что когда мы не вместе, когда мы по отдельности, он сможет легко одолеть нас. Denn weiß ganz genau, wenn wir getrennt sind, wenn wir einzeln sind und einsam sind, dann kann uns überwinden. Когда мы едины, в этом наша сила. Aber wenn wir in Einheit sind, da steckt eine Kraft. Иисус молился о нашем единстве. Jesus betete über unsere Einheit. Чтобы мы были способны побеждать дьявола. Damit wir fähig sind, den Teufel zu besiegen. Помните строительство Вавилонской башни? Könnt ihr euch erinnern an das Bau von dem babylonischen Turm? У людей были неправедные цели. Also die Menschen hatten ungerechte Ziele. Но они смогли многого достичь. Aber sie konnten viel erreichen. Только когда Бог перемешал их языки, nur als Gott, erst dann, als Gott ihre Sprachen vermischt hat, они перестали понимать друг друга, тогда и дело разрушилось. Haben sie aufgehört, einander zu verstehen und ihr Werk wurde zerstört. Без единства. Also ohne die Einheit. Мы теряем силу и становимся уязвимыми. Verlieren wir die Kraft und werden anfällig. Это проблема, когда люди Das ist ein Problem, wenn die Menschen говорят как бы на разных языках. Als ob sie verschiedene Sprachen sprechen zueinander. И вот в книге Бытие сказано, что раньше был на земле один язык. Also und, im Buch Mose steht, dass es früher eine Sprache war. Все понимали друг друга, не Alle haben einander verstanden, man musste keine andere Sprache lernen. Вот когда в наших отношениях also so, wenn es in unserer Beziehung нет взаимопонимания единства, gibt es keine, kein gegenseitiges Verständnis und keine Einheit, то мы как будто говорим на разных языках. Dann schaut das so aus, als ob wir verschiedene Sprachen reden. Иисус, он понимал силу единства. Und Jesus verstand die Kraft der Einheit. Поэтому он молился об этом. Deswegen hat er dafür gebetet und darüber gebetet. Я и Отец одно. Ich und Vater sind eins. Отец во мне. Vater ist in mir und ich bin im Vater. То, что я слышал от отца, то и говорю. Das, was ich vom Vater gehört habe, das sage ich euch auch. Бог очень ценит единство. Gott schätzt diese Einheit. А нам нужно ценить то, что ценит Бог. Und wir müssen das schätzen, was Gott schätzt. Бог созидает. Gott baut auf. Дьявол разрушает. Und der Teufel zerstört. Бог строит. Gott baut. Дьявол ломает. Und der Teufel zerstört. Бог соединяет. Gott verbindet Дьявол разделяет. Und der Teufel trennt. Понимаете? Versteht ihr? Грех в нашем сердце, он создает разделение с Богом. Also die Sünde in unserem Herzen, das schafft diese Teilung vom Herrn, also diese Trennung vom Herrn. Поэтому, если ты согрешаешь покайся быстрее. Deswegen, wenn du sündigst, dann solltest du schnell Buße tun. Будет снова единение с Богом. Hab wieder Verbindung zum Herrn. Sei wieder eine Einheit mit dem Herrn. Amen. Иоанна 17, глава 20-23 стих. Und Johannes 17, die Verse 20 und 23. Пусть все они будут едины, пусть они будут в нас. Einander. И вот 20 стих. Пусть они будут в нас, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. И пусть мир поверит. Und so im Vers 21, auf dass sie alle eins seien. 20. Das okay. ist was anderes, 20. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, sodass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Okay. Оказывается, от нашего единства зависит спасение людей. Also, so wie es aussieht, hängt die Errettung von anderen Menschen von unserer Einheit. Люди будут видеть наше единство. Also wenn die Menschen unsere Einheit sehen werden. Если они будут видеть, как мы любим друг друга, помогаем друг другу. Also wenn sie sehen werden, wie wir einander helfen, wie wir einander lieben. Когда мы служим друг другу. Wenn wir einander dienen. Они тоже этого захотят. Dann werden sie das auch wollen. Однажды мы с Генри были где-то в поездке. Wir waren eins mit Henry auf einer Reise. Я уже не помню. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Мы видели на улице Оркестр индусов. Und wir haben auf der Straße ein Kapelle von Hindus gesehen. Они просто сидели на улице и играли свои инструменты. Also sie saßen einfach auf der Straße und haben ihre Instrumente gespielt. Und так душевно очень играли. Und die haben das so mit ihrer Leidenschaft gespielt, dass es in die Seele reingegangen ist. И похоже, они прям тащились от этого. Und so wie man gesehen hat, die waren davon richtig high. А прохожие, когда проходили мимо, они затыкали уши. Und die Leute, die an ihnen vorbeigegangen sind, die haben einfach die Ohren zugemacht. Потому что это было из серии, что вижу, то и пою. Denn das war aus der, das, die haben so gespielt, was ich sehe, das spiele ich. Also каждый из них играл свою мелодию. Also jeder von ihnen hat seine Melodie gespielt. Свои ноты. Seine Noten. Свой ритм. Sein Rhythmus. Вы представьте себе, сейчас наша группа прославления как начала бы играть. Also stellt euch vor, wenn unsere Lobpreisgruppe genauso spielen würde. О, как было бы классно слушать, да? Das wäre so schön, ihnen zuzuhören. Никто бы не смог поклоняться. Also keiner würde hier Gott anbeten können. Я уверен, через две минуты здесь бы никого не осталось. Und ich bin mir sicher, dass in zwei Minuten hier kein da wäre. Вот можно себе представить, что это было. Also könnt ihr euch vorstellen, wie das ausgesehen hat und wie sich das angehört hat. Это были реальные музыканты. Und das waren richtige Musiker. Это не то, что просто взял кто-то там и пиликает, да, играть. Das ist nicht einfach so jemand, der einfach irgendwas genommen hat und drauf einfach nur gespielt hat. Это были реальные музыканты. Sondern das waren richtige Musiker. Но Aber у них не было дирижера. Sie hatten keinen Orchesterleiter gehabt. Also Leiter. У них не было договоренности, что играть. Sie haben keine Absprache gehabt, was sie spielen sollen. Они не слушали друг друга. Sie haben einander nicht zugehört. И не обращали внимания на прохожих. Und haben die Leute nicht beachtet, die an ihnen vorbeigehen. У них не было единства. Sie hatten keine Einheit gehabt. И поэтому слушать это было невозможно. Und deswegen war es unmöglich, dieses ganze zuzuhören. Поэтому только в единстве залог нашего успеха. Deswegen unser Erfolg liegt an der Einheit. В единстве in источник der Einheit нашего успеха. Unseres Erfolgs. Я хочу, чтобы вы это приняли, чтобы вы это поняли. Ich möchte, dass ihr das empfangt und dass ihr das begreift. Что когда мы вместе, dass wenn wir zusammen sind, тогда мы можем многого достичь. Dann können wir sehr viel erreichen. Тогда Бог может употреблять нас. Dann kann Gott uns gebrauchen. Для своей славы. Für zu seiner Herrlichkeit. Для нужд друг друга. Für die Nöte voneinander. И он много может сделать через нас. Und er kann sehr viel durch uns machen. И единство у нас будет тогда. Und die Einheit werden wir erst dann haben. Когда у нас будет не просто смирение перед Богом. Wenn wir nicht einfach Demut vom Herrn haben. Вот, у меня смирение перед Богом. So ungefähr, ich bin jetzt demütig vor dem Herrn. А на других мне наплевать. Und andere sind mir egal. Нет, когда у нас будет снисхождение друг к другу. Wenn wir Nachsicht haben zu dem Nächsten. Любовь, долготерпение. Also Liebe, Langmut. Помните, да? Könnt ihr euch erinnern, bestimmt. Любовь долго терпит. Dass die Liebe langmütig ist. Выслушивает. Sie hört zu, sie ist sehr, sehr lange geduldig. Невозможно сохранить единство. Es ist unmöglich, die Einheit zu bewahren. Не прислушиваясь друг другу. Ohne einander zuzuhören. В Библии мы читаем, что Бог призвал нас к общей цели. Ты веришь? Also wir lesen aus der Schrift, dass Gott uns zu einem Ziel berufen hat. Glaubst du daran? Знаете цель? Kennt ihr dieses Ziel? Знаете цель, да? Kennt ihr dieses Ziel? У нас одна общая цель. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Хотя мы такие разные. Obwohl wir so unterschiedlich Кто-то sind. Кто-то уже 20 лет верующий. Jemand ist schon 20 Jahre lang Кто-то gläubig. Всего лишь месяц. Der eine vielleicht erst nur einen Monat lang. Мы одна большая семья. Wir sind eine große Familie. Мы одно перед Господом. Wir sind eins vom Herrn. Мы тело Христово. Wir sind das Leib Christi. Мы одно. Wir sind eins. И вот Бог призвал нас к одной общей цели. Und Gott hat uns zu einem einzigen gemeinsamen Ziel berufen. И достичь мы можем только в единстве. Und das können wir nur erreichen, wenn wir in Einheit sind. Есть такая хорошая притча про лебедя, рака и щуку. Also es gibt ein sehr, sehr gutes Gleichnis aus russisches Gleichnis über paar Tiere. Лебедь, рак и щука. Also ein Schwan, ein Krebs und ein Speer, ein Fisch. Ein Fisch, okay. Они пытались сдвинуть повозку с места, но каждый из них тянул свою сторону. Повозку сдвинуть с места. Куча. Also, sie haben versucht eine Kutsche vom Platz wegzubringen. Но каждый тянул свою сторону. Aber jeder hat zu seiner Seite gezogen. Когда в товарищах согласия нет, und wenn unter den Freunden keine Einigkeit herrscht, на лад их дело не пойдет. Dann wird das bei ihnen nicht funktionieren. И выйдет из него не дело, а только мука. Und es kommt dabei nicht etwas Nützliches, sondern nur die Qualen heraus. Deswegen, wir sind Gottes Volk. Wir sind das königliche Priestertum. Wir sind Vertreter Gottes auch hier auf der Erde. Und die Bibel nennt uns so. Also, Gottes Wort nennt dich so. И мы строим Божье царство здесь на земле. Und wir bauen hier das Reich Gottes hier auf der Erde. Без единства мы будем как эти лебедь, рак и щука. Und ohne Einigkeit werden wir wie diese drei Tiere sein.